bis Gebete erhört werden, bis Engel in unser Leben oder über uns in diese Welt eingreifen können. Es ist ja eigenartig, durch diese weltweite Gebetsaktion während Ramadan, die 30 Tage Gebet für die muslimische Welt, ist ja eigenartig, was da für Dinge passieren, mitten unter Muslimen. Dass durch Träume und Visionen Muslime zum Glauben kommen, während dieser 30 Tage Gebet. Das ist eine der größten Gebetsaktionen, die es seit 4 Jahren gibt. In diesem Jahr hat es für nächstes Jahr, kurz nach Weihnachten, hat es die Evangelische Allianz übernommen mit dem Leitungskreis der Lausanner-Bewegung in Deutschland. Und es werden aus aller Welt, aus den muslimischen Bereichen, Wunder berichtet, oft Engelerscheinungen berichtet, weil auf dieser Erde Millionen beten. Darum. Das ist das Geheimnis. Es ist immer das Geheimnis, wenn Beter sich total zur Verfügung stellen. Dann kann Gott uns gebrauchen. Und nun gibt es ja 2 ganz positive Beispiele in der Bibel. Apostelgeschichte 10, 2 und 3. Cornelius. Cornelius betet. Er betet sehr intensiv. Er ist noch kein Christ, er ist nicht wiedergeboren, aber er hat eine wunderbare Sehnsucht in seinem Herzen, die sicher der Heilige Geist in ihn hineingelegt hatte. Und er betet. Und in dieser langen Phase des Gebetes begegnet ihm ein Engel. Und der Engel sagt: Cornelius, deine Gebete sind angekommen bei Gott. Und Gott hat deine Gebete erhört. Gehe dort und dorthin, wo ein Mann ist namens Petrus, er ist bei einem Gerber mit Namen Simon in Logis. Hole diesen Petrus, der wird dir die Worte des Lebens sagen. 2 Tage Reisen war das weit. Cornelius schickt seine Leute. Petrus geht mit. Er hat inzwischen einen Traum, eine Vision von Gott. In dieser Vision wird ihm gesagt: Gehe mit diesen Heiden mit, verlass dein traditionelles Judentum und gehe jetzt mit den Heiden mit, auch wenn das in deinen Augen dreckige Leute sind, Schlangenbrut, ja. Gehe mit ihnen mit. Sie sind geheiligt durch mich. Und so geht Petrus mit, er betritt das Haus dieses Cornelius und predigt dort, und während er predigt, fällt der Heilige Geist auf alle, die zuhören. Und sie werden Kinder Gottes. Hier ist eindeutig wieder davon die Rede, von der kosmischen Dimension des Gebetes, wie Engel eingreifen, wenn Menschen beten. Und dann eine der schönsten Geschichten, der schönsten Berichte der Bibel ist Apostelgeschichte 12, wo uns berichtet wird, Petrus im Gefängnis, aber, das wunderbare aber die Gemeinde betete eine Stunde für ihn zu Gott. Bitte? Also nicht eine Stunde, das wäre nämlich eine methodistische Gebetsgemeinschaft. Die darf nicht länger wie eine Stunde dauern. Ja, das stimmt. Oder es wäre eine freie evangelische Gebetsgemeinschaft, die darf auch beinahe nicht länger dauern. Landeskirche darf man auch nicht lang beten. Ne? Es ist also keine deutsche Gebetsgemeinschaft, die genau abgecheckt ist und dann werden die Leute unruhig, sondern es ist eine biblische Gebetsgemeinschaft. Die Leute hören nicht eher auf, bis Engel eingreifen. Nicht eher. Und sie wissen das ganz genau. Sie beten 6 Tage und 6 Nächte. Durch. 6 Tage und 6 Nächte. Was beten die denn in 6 Tagen und 6 Nächten, je 24 Stunden? Damals waren die Tage auch schon 24 Stunden und Nächte. Die beten und beten. Und die Bibel berichtet uns in wunderbarer Weise, wie kurz vor der Hinrichtung, in der Nacht vor der Hinrichtung, ein Engel das Gefängnis betritt. Der Petrus schläft, der hat Nerven. Und der Engel stößt ihn in die Seite, weckt ihn auf. Und die Ketten fallen von seinen Händen. Und er sagt: Lege deinen Mantel um, folge mir. Und die Tore gehen von selber auf. Und sie gehen durch die Tore. Und der Petrus weiß gar nicht, dass das Realität ist. Er glaubt, es sei ein Traum. Erst als der frische Morgenwind um die Nase weht und der Engel verschwunden ist, zwickt er sich irgendwo hin und sagt, es ist echt, ich bin draußen. Und er geht in die Gemeinde, er weiß genau, die beten für mich. Er geht um diese frühe Morgenzeit, vielleicht war es morgens um 2, 3, 4 der Nachtwache oder um 4. Er geht in dieser frühen Zeit zur Gemeinde, die zum Gebet versammelt war. Was Sie hier erleben, ist genau das Gleiche. Also ein Engel greift auf wunderbare Weise ein in das Geschehen und es gibt eine sagenhafte Gebetserhörung. Und sehen Sie, ich glaube, dass uns diese Dimension des Gebetes weithin verloren gegangen ist. Wir beten nicht mehr durch. Wir bleiben nicht mehr dran, bis es wirklich passiert. Wir geben viel zu schnell auf. Es ist beinahe so, wir beten für etwas, ein Engel setzt sich in Bewegung und bevor der ankommt, hören wir auf. Er geht wieder zurück. Wir fangen wieder an, vielleicht 2 Tage später, der Engel setzt sich wieder in Bewegung, ja, wir hören wieder ein paar Stunden zu früh auf und der Engel muss wieder umkehren. Und so gibt es also pausenlose Pleiten, anstatt dass wir dranbleiben, bis Gott Gebete erhört. Noch einmal, es gibt eine dämonische Wirklichkeit. Und ich habe Ihnen das vorher sehr gut gesagt. Hier ist Hoheitsgebiet des Teufels. Die Erde ist Hoheitsgebiet des Teufels. Er ist immer noch der Gott dieser Welt. Und da können die Charismatiker den Teufel 100-mal binden. Das ist alles Quatsch. Ist alles absoluter Quatsch. Ja? Der Teufel wird nicht durch Charismatiker gebunden, auch nicht durch evangelikale Spinner, sondern der Teufel wird gebunden, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird er mit Ketten gebunden und in das Gefängnis. Aber bis dahin ist er in Aktion, da können wir machen, was wir wollen. Echt, wir können machen, was wir wollen. Es ist Hoheitsgebiet des Bösen, aber wir können eines tun. Den Teufel zu binden, ist ein Blödsinn. Aber wir können eines tun, wir können beten. Und wenn wir beten, werden Engel in Action sein. Und sie werden zu uns durchbrechen können. Und sie werden Wunder bewirken können. Und es wird geschehen, dass Menschen gerettet werden. Es wird geschehen, dass in einer Umgebung eine Erweckungsatmosphäre entsteht. Weil plötzlich Engel das Recht haben, Veränderungen zu schaffen. Dafür können wir beten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und hier haben wir eine ganz besondere Aufgabe als Gemeinde Jesu. Ich möchte am Schluss dieses Nachmittags Sie noch auf Epheser 6 hinweisen. Kennen Sie das? Okay, wunderschön. Es ist die geistliche Waffenrüstung. Diesen Text, über den ich ein Buch geschrieben habe, das ich Ihnen empfehlen kann, viele Menschen sind schon gesegnet worden durch dieses Buch. Es ist eines meiner ersten Bücher. Merken Sie gleich, wenn Sie die erste Seite aufschlagen, da spreche ich von meiner 7-jährigen Tochter, die ist heute aber bereits 23. Also so lange ist das schon geschrieben, aber noch hochaktuell eine Auslegung über 9 Verse der Bibel, über die geistige Waffenrüstung. Ich habe in diesem Buch alle Verführungsmethoden des Satans untersucht, auch von der ganzen Bibel her. Also überall, wo der Teufel in der Bibel versucht hat, da gibt es 9 Verführungsmethoden des Teufels. Die wiederholen sich immer, nur mit kleinen Abweichungen. Aber im Inhalt wiederholen die sich immer. Lesen Sie das mal, damit Sie leben im Sieg Jesu. Das war dort auf dem Büchertisch, da liegt noch ein Exemplar. Das ist also vergriffen. Aber auf meinem Büchertisch liegen also bereits 20 Exemplare oder 25. Ja, das können Sie gerne da drüben kaufen. Nur wenn Sie da drüben Bücher nehmen, müssen Sie auch da drüben bezahlen, sonst gehe ich pleite. Ja, also wer heute Morgen dieses Buch gekauft hat hier und es an diesem Büchertisch bezahlt hat, ja, der sollte das dann an diesem Büchertisch rüberbringen. Ne? Wahrscheinlich hat das niemand. Nur als kleine Nebenbemerkung. Aber jetzt komme ich zur Waffenrüstung. Wie beginnt das? Seid stark in dem Herrn. In sein. Wir müssen in sein, nicht out. In sein heißt in Christus sein. Das ist ein ganz gewaltiges Wort der Bibel, kommt 214 Mal vor im Neuen Testament. In sein. Seid stark in dem Herrn und lebt in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Panoplia am Grundtext, die Vollrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht gegen Menschen zu kämpfen und gegen Verhältnisse. Es ist unser Fehler, dass wir oft gegen Menschen kämpfen und gegen Verhältnisse. Mir geht es auch so, dass ich mich oft über einen Menschen aufrege, weil er sich so unmöglich benimmt. Aber da bin ich dann beinahe wie der Stier, so doof wie der Stier, der gegen das rote Tuch läuft und nicht gegen den Stierkämpfer. Denn das rote Tuch ist nur ein Tuch. Das ist nur die Fassade. Daneben steht der Stierkämpfer. Und der Stier jagt gegen das rote Tuch und das ist die Chance für den Stierkämpfer, dem Stier einen Speer in den Leib zu stoßen. Und das ist immer die Chance des Teufels. Wenn wir gegen Menschen kämpfen, werden wir verwundet. Das sind nur rote Tücher des Teufels. Verhältnisse sind nur rote Tücher des Teufels, die er einsetzt, um uns abzulenken, damit er uns verwunden kann. Darum, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut, also gegen das irdische, greifbare zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, und wird diese ganze Hierarchie des Bösen aufgezählt, Satan an der Spitze, dann seine Adjutanten, dann Dämonen, die unter diesen Adjutanten sind, bis zu den bösen Geistern und im Himmel, da sind diese Geister, mit denen Jugendliche in den Schulen Tischrücken und Glasrücken praktizieren, das sind so letzte Unterdämonen, die haben keine große Macht, aber binden die Menschen genauso, verführen sie genauso, aber sind keine Dämonen in dem Sinn mit Macht und Einfluss. Aber von diesen Geistern wimmelt es also unter dem Himmel, sagt die Bibel. Wir haben gegen diese Mächte zu kämpfen. Darum ergreift die volle Rüstung Gottes. Und dann wird diese Rüstung aufgezählt. Ich möchte Sie bitten, legen Sie die Rüstung immer wieder mal an. Besser gesagt, ziehen Sie sie gar nicht aus. Ein Mädchen kam vor einiger Zeit zu mir und sagte: Herr Pastor, haben Sie heute Morgen schon die Waffenrüstung angezogen? Ich sagte: Nein. Ich sagte ganz entsetzt: Ja, das müssen Sie doch. Ich sage: Nein, ich habe mit der Waffenrüstung geschlafen. Ich habe sie nicht ausgezogen, brauche sie auch nicht anziehen. Ja, also leben Sie in der geistlichen Waffenrüstung, die hier genannt wird. Die werde ich jetzt nicht auslegen. Nur, dieser Bibeltext würde nicht in der Bibel stehen. Würde nicht am Ende des Epheserbriefes stehen, sozusagen nochmal als eine heiße Aussage des Apostels. Zuletzt, but not least, aber nicht nebenbei. Zuletzt ergreift die volle Rüstung Gottes. Ich denke, unser Christsein ist ungeheuer spannend. Ich finde das hochinteressant. Ich finde das spannend, wenn ich das immer wieder besonders bei Evangelisationen erleben darf. Wo ich den Eindruck habe, jetzt gab es den Durchbruch. Jetzt haben die Engel gesiegt. Jetzt sind die Finsternismächte verschwunden. Jetzt ist eine heilige Atmosphäre. Jetzt werden Menschen leicht befreit, ohne starke Kämpfe. Jetzt greift Gott heiligend und rettend in das Leben vieler Menschen ein. Wenn wir beten. Wenn wir beten. Soweit meine Ausführungen heute Nachmittag zum Thema die kosmische Dimension des Gebetes. Und ich denke, wir sollten jetzt Folgendes tun. Wir sollten jetzt uns einige Minuten Zeit nehmen, in ganz kleinen Gruppen zu beten. Zweier- oder Dreiergruppen. Einfach stecken Sie sich ein bisschen mit den Köpfen zusammen und die Lautbeter beten jetzt ein bisschen leise und die Langbeter ein bisschen kurz. Und dann können wir in diesen kleinen Dreiergruppen, wo Sie zusammenstecken, eine kurze Gebetsgemeinschaft haben. Wenn Sie nicht gewöhnt sind, in einer solchen Gebetsgemeinschaft laut zu beten, bitte, das ist nicht nötig, beten Sie leise mit. Wenn Sie aber hörbar beten können, beten Sie hörbar. Es gibt Grund zum Danken heute. Es gibt Engel. Es gibt Grund, auch sich zu beugen, wo wir nicht durchgebetet haben. Es gibt Hoffnung für alle Kinder Gottes auf dieser Erde. Und es gibt sogar Hoffnung für unser Land. Sogar Hoffnung für Deutschland. Wir liegen so ziemlich am Ende in der Welt, ziemlich am Ende der statistischen Liste der Christen. In Deutschland gibt es 1,8% Christen. In England gibt es 6,3% Christen. Und in Südafrika gibt es 28% Christen. Die haben uns längst überholt. Und China hat uns auch überholt. Also wir sind ziemlich am Ende. Aber es gibt Hoffnung für unser Land, wenn wir beten. Halleluja. Lasst uns eine Zeit des Gebetes haben in der kleinen Gruppe. Ich schließe die Zeit des Gebetes ab mit dem Choral: Großer Gott, wir loben dich.